Im Sommer 1969 wurde dieser Song aufgenommen, eine Eigenkomposition von Janis Joplin, One Good Man, ein Blues über die Suche nach dem einen guten Partner. One good man ain't much, it's only everything, formuliert Janis Joplin, eine der Paradoxien der Mann-Frau-Beziehung. Einen guten Typen zu finden, das ist nicht viel, es bedeutet bloß alles in der Welt. One Good Man erschien im Herbst 1969 auf Janis Joplins erster Solo-LP I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. Der unglaubliche Gitarrist, der gerade zu hören war, war Michael Bloomfield, bekannt schon seit seiner Zeit bei der Paul Butterfield Blues Band Mitte der 60er Jahre. Michael Bloomfield starb 1981 an einer Überdosis Heroin. Er starb in Chicago in seinem Auto. Passanten fanden die Leiche erst Tage später. Janis Joplin starb bekanntlich ebenfalls an einer Überdosis Heroin am 4. Oktober 1970. Michael Bloomfield wurde 37 Jahre alt, Janis Joplin 27. Gerade ist in deutscher Übersetzung eine neue, exzellente Janis Joplin-Biografie erschienen. Alice Eccles ist die Autorin. Scars of Sweet Paradise heißt ihr Buch im Original, Narben des süßen Paradieses. Die akribisch recherchierte Biografie lässt erkennen, wie viel Tragik in Janis Joplins Leben zusammenkam. Es ist der Autorin hoch anzurechnen, dass sie die Sängerin aber nicht nur in der Opferrolle zeigt, sondern auch ihren eigenen Anteil an den Verstrickungen, ihre Kämpfe um Selbstbestimmung und Emanzipation, ihre künstlerischen Erfolge und Misserfolge. Zu Lebzeiten von Janis Joplin erschien ihre Gesangskunst als Gefühl pur. Janis Joplin sagte dazu einmal: Ich kann über mein Singen nicht reden, ich bin da mittendrin. Wie kann man etwas beschreiben, dessen Teil man ist? Verschiedene Joplin-Biografien haben dieses Bild mittlerweile etwas korrigiert. Janis Joplin arbeitete ganz bewusst an ihren Phrasierungen. Sie war auch durchaus in der Lage, bestimmte Melodievariationen genauso noch einmal zu singen. Viele Songs sind posthum in mehreren Versionen erschienen. Zum Beispiel sind das verschiedene Takes desselben Songs während einer Aufnahmesession im Studio. Und da ist sehr wohl die künstlerisch formende Hand zu spüren. Mit dem folgenden Demo stellte Janis Joplin zum Beispiel ihrem damaligen Produzenten Paul Rothschild einen neuen Song von Kris Kristofferson und Frank oder Fred Foster vor. Im Sommer 1970 war das. Und wer die Hit-Version kennt, die zwei Monate später mit kompletter Band eingespielt wurde, der oder die hört, wie viel davon schon in den Melodien des Demos vorkam.